Ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitag-Nacht-Ausgabe. Ja, die ist immer offen, das wisst ihr ja. Da könnt ihr anrufen, ganz einfach, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111. Ebenfalls kostenfrei, wir lassen uns ja nicht lumpen heute Nacht, 0800, die Faxnummer 0800 5678 111. Rainer, 49 Jahre alt, der Erste, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, schon guten Morgen. Was ist dein Thema? Entschuldige, aber meine Stimme ist momentan etwas belegt, weil... Hauptsache, ich verstehe dich. Den ganzen Tag über begleiten mich Bilder, die ich schlichtweg entsetzlich fand. Was denn? Und zwar ging's im Fernsehen um die Darstellung des toten Willi Milovic, den man permanent im offenen Sarg dargestellt hatte, sowie zu Lebzeiten, wie der berichtete, mit Dinnerjackett, mit schwarzer Hose, mit Krawatte und Fliege. Er war aufgebahrt in seinem Theater in der Aachener Straße in Köln. Richtig, ja. Und die Kölner konnten Abschied von ihm nehmen. Und zwar Abschied nehmen, teilweise, wie ich hörte, in einer Art und Weise, die ich schlichtweg für unmenschlich halte. Ja, was hast du denn gehört? Störung der Totenruhe. Man hat ihn gefilmt, mit Schmalspurfilmgeräten, Super 8, womöglich laut. Man hat ihn fotografiert. Man hat ihn in den Sarg zurechtgelegt, sodass er noch in Richtung Publikum schauen konnte. Was ist da so schlimm dran? A, hat die Familie dieses so bestimmt? B, wird die Familie es mit Sicherheit vorher mit ihm abgesprochen haben? Und das ist ja in vielen, vielen anderen Ländern eine Tradition. Auch, dass man die Toten aufbahrt in einem offenen Sarg und dann auf diese Art und Weise Abschied von ihnen nimmt. Reißer Gorbatschow hat zum Beispiel auch in Russland, dort wird es genauso zelebriert. Ja, ich finde zweierlei Dinge schlimm. Zum einen finde ich, es sollte dem Einzelnen überlassen bleiben, ob er sich psychisch auch in der Lage fühlt, sich dieses anzuschauen. Ja, niemand muss da ja hingehen, es ist ja niemand gezwungen. Nee, aber durch die Medien wird man ja gezwungen. Du musst dir diese Bilder auch nicht angucken, du kannst wegzappen, wenn es dir ja, zu gut, aber wenn man permanent, ich habe heute 8 Nachrichtensendungen auf verschiedenen Kanälen gesehen. Aber Rainer, das sind doch nur wirklich friedliche Bilder des Abschiednehmens. Ich glaube, dass die Bilder, die dir in der Tagesschau oder in Heute-Nachrichten serviert werden oder in irgendeinem anderen Nachrichtenkanal, von Kriegen oder von Katastrophen, weiß Gott, schlimmer sind. Die sind viel entsetzlicher. Nur diese Bilder vom Fernsehen heute Abend werden ja gestellt. Ich glaube nicht, dass Willi Milovic es gemocht hätte, wenn man ihn darstellt. Ich bin hundertprozentig sicher, dass er das gewollt hat. Sonst hätte die Familie dem niemals zugestimmt. Niemals. Meinst du nicht, dass das vielleicht der eine oder andere Interessen... Nein, mit Sicherheit nicht. Also, ich glaube, du bist ja auch kein Rheinländer oder kein Kölner, ne? Nein, ich bin kein Rheinländer, leider nicht. Woher kommst du? Nee, ich komme aus Duisburg. Aus Duisburg, ja. Also kein Kölner. Ich glaube, dann ist das auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, dass die Kölner das sehr wertschätzen, dass sie sich verabschieden können von ihrem Willi. Nee, auf diese Art und Weise. Ich denke aber mal, verabschieden kann man sich auch vor einem geschlossenen Sarg. Gut, das ist ja jedem selbst überlassen, dorthin zu gehen, wenn man das nicht mag. Aber ja klar, aber es geht mir ja jetzt nur darum, mal festzustellen, warum findest du es gut, wenn du jetzt beispielsweise du betroffen wärst, du wärst jetzt der Verstorbene oder einer deiner Angehörigen, wenn da Menschen kommen, die stehen da mit einer surrenden Kamera vor dem aufgebahrten Menschen, den sie geliebt haben, und der wird dann gefilmt. Ich will mal sagen, der Willi war eine absolut öffentliche Figur in Köln. Und der Willi hat es auch gemocht, in der Öffentlichkeit zu stehen und vor Publikum etwas zu machen. Ich glaube nicht, ich bin hundertprozentig sicher, dass er etwas dagegen gehabt hätte. Dass man ihn auch, er sah ja wunderschön aus, er lag friedlich in seinem Sarg, er war schön angezogen. Ja gut, aber es war ja mehr oder weniger das, was dann die Leute machen, die ihn darstellen, ne? Leute, die ihn schminken nach dem Tode noch, Leute, die ihn noch umkleiden nach dem Tode. Jetzt morgen wird er wahrscheinlich wieder umgekleidet. Also ich habe da ein merkwürdiges Gefühl, weil ich finde es doch irgendwie unangenehm. Ich überhaupt nicht. Ich respektiere das und ich respektiere auch die Entscheidung der Familie, das so zu machen. Und auch seine Meinung vor allen Dingen, die wie gesagt mit Sicherheit vorher so besprochen worden ist. Also kann ich nicht nachvollziehen. Sind wir völlig anderer Auffassung und ich kann dir nur sagen, wenn du das nicht magst, dann guck nicht hin und schau dir diese Sendung nicht an. Hingehen würdest du ja ohnehin nicht. So wie ich das jetzt verstanden habe. Also ich finde, man sollte jedem Toten auch Respekt zollen, indem man ihn nicht öffentlich darstellt, nicht in der Form darstellt. Ja, aber wenn der Tote das schon möchte, ist es doch okay. Ja gut, aber wir wissen es nicht. Er hat es uns nicht gesagt und hat auch keinen... Ich will dir mal sagen, ich kenne so ein bisschen das Umfeld der Familie Milovic. Und ich weiß hundertprozentig, dass auch die Frau, die Gerda, nicht irgendetwas tun würde, was Willi nicht gewollt hätte. Und er ist so alt gewesen, das Thema Tod und auch die, wie man das zelebriert, die Beerdigung, ist sicher ein Thema in der Familie gewesen. Deswegen möchte ich da überhaupt nicht beurteilen. Und gut, also, das sehen. Wenn er es wirklich gemocht hatte, wenn er es gewollt hatte, ja, und seine Familie das in Ordnung gefunden hatte, dann sage ich, ist okay. Aber mich haben nur diese spontanen Bilder, ja, halt irgendwie schockiert. Aber dafür musst du auch Verständnis haben. Habe ich natürlich auch. Rainer, danke für deinen Anruf und deine Meinungsäußerung. Ja, gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, über was auch immer, dann ruft mich an 0800 5678 111. Wir machen weiter mit Dennis. Dennis ist 25 Jahre alt. Hi. Hallo. Hallo Dennis. Du klingst jetzt schon beinahe so, als hättest du was sehr Ernstes zu erzählen. Kann das sein? Also ich kann nicht ganz, also ich verstehe dich nicht ganz so toll. Ja, okay. Also was ist dein Thema? Was ist mein Thema? Ich habe gestern Abend angerufen zum Thema mein härtester Kampf. Mhm. Und wollte eigentlich nur darüber sprechen, dass ich mich so alleine gelassen fühle beim Zuschauen, wie mein Mann zurzeit stirbt. Oder ich das Gefühl habe, zum ersten Mal nicht mehr was gemeinsam auch mit ihm machen zu können, sondern noch als Statist daneben zu stehen und zu agieren. Dein Freund ist sehr schwer krank, todkrank. Ja, der ist halt seit über 10 Jahren im Vorbild AIDS. So einer der ersten, der hier in Deutschland getestet wurde. Ja, bei dem, ja. Aber das ist nicht eigentlich das Thema, dass er AIDS hat. Das ist eher sekundär. Was ist denn primär? Primär ist, dass ich eine ganze lange Zeit jetzt auch mit ihm zusammen bin. Lebt ihr auch zusammen? Wir leben auch zusammen. Lebt zusammen. Aber nur, damit ich das besser verstehen und einschätzen kann, wie geschwächt ist er denn im Moment schon oder wie sehr ist die Krankheit ausgebrochen oder hat sich verbreitet? Also er macht seit ungefähr 6 bis 8 Jahren, seit knapp 6 Jahren macht er regelmäßig Chemotherapien, hat Kaposi-Sarkome auch im Magen-Darm-Bereich jetzt festgestellt bekommen vor einem knappen Jahr, nimmt seit... dem es die Medikamente gibt, also angefangen damals noch mit ACT, Medikamente, hat letztes Jahr aufgehört zu arbeiten, hat also immer noch weiter gearbeitet und kriegt jetzt psychische Aussetzer. Also Psychopharmaka, damit er das nicht alles so wahrnehmen muss? Nein, das weniger. Er kriegt Aufhellerer, die nicht ganz in die Depression reinfallen lassen, beziehungsweise nicht mehr ganz so verwirrt durch die Gegend laufen lassen. Ist er denn geistig schon sehr verwirrt? Ja, oftmals schon. Und diese Intervalle werden halt immer kürzer. Ist es so, dass er sehr wenig nur noch mit sich selbst anfangen kann, dass du ihn auch pflegen musst? Manchmal. Welche Lebenserwartung hatte er noch? Kann man das sagen? Lebenserwartung bei AIDS. Also damals haben sie gesagt, irgendwie noch ein paar Jahre. Naja, es geht ja nicht mehr um. Naja, deswegen fragte ich ja dich gerade auch, wie weit die Krankheit ausgebrochen ist. Und ab einem bestimmten Punkt kann man das schon in etwa sagen. Das ist bei ihm total schwierig zu sagen, weil er kämpft fürs Leben irgendwie und er lebt mit beiden Füßen auf dem Boden, also egal wie es ihm geht. Und es kann abzuschätzen sein, dass es noch innerhalb dieses Jahres stirbt. Aber es kann natürlich sich auch noch ins nächste Jahr reinziehen. Wie alt ist dein Freund? Der ist jetzt 45. 45, ja. Aber da ist es wahrscheinlich auch dann eher so das Ding, dass er anfängt abzuschließen. Du hast gerade am Anfang gesagt, du möchtest eigentlich darüber sprechen, wie alleine du bist in der Betreuung deines Freundes. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wie kommt das, dass du alleine bist? Wir haben immer in unserer Partnerschaft, wenn wir Probleme hatten, das heißt auch beim Pflegen von anderen Freunden oder Bekannten, die wir hatten, oder bei anderen prekären Situationen, die haben wir immer gemeinsam gemacht. Oder wenn ich Probleme hatte im Job, dann haben wir versucht, auch gemeinsam da eine Lösung zu schaffen und haben da miteinander gesprochen. Und jetzt kann ich halt nicht mehr mit ihm sprechen. Heute vertrete ich ihn vor Gericht, ich schreibe Briefe, ich muss immer wieder irgendwelche Vollmachten vorzeigen und habe diesen Stress mit den Behörden und ich kann mich mit ihm nicht mehr auseinandersetzen. Also die Einsamkeit, die meinst du in der Richtung, dass du mit ihm nicht mehr kommunizieren kannst? Andere Freunde und Bekannte hast du schon um dich herum? Ja, da bin ich auch sehr, sehr, sehr glücklich und sehr, sehr froh. Also du bist mit ihm zusammen, aber du kannst mit ihm nicht mehr richtig dich austauschen und letztendlich einsam mit ihm zusammen. Habe ich das so richtig verstanden? Also was diese Klärung dieser Probleme angeht. Ich verstehe, ja. Also wenn ich mit ihm zusammen bin, dann fühle ich mich natürlich auch nicht einsam, sondern dann bin ich eher, erlebe ich Glücksmomente. Ja. Das ist dann schon schön. Wie lange wohnt ihr jetzt schon zusammen? Also wir hatten jeder unsere Wohnung für ein Jahr verweist und haben immer woanders gewohnt. Also entweder er bei mir oder ich bei ihm. Und jetzt wohnen wir seit, ich glaube seit 2 Jahren wohne ich jetzt hier in seiner Wohnung. Ja. Und wie lange überhaupt? Seid ihr schon ein Paar? Wir lernen uns immer noch kennen, aber das hat ungefähr knapp 4 Jahre. Seit 4 Jahren. Ich stelle mir das ungeheuer schwierig vor, diesen Prozess mit zu begleiten und vor allen Dingen auch mit dem Wissen, du hast es ja gerade auch etwas zögerlich ausgedrückt, dass es vielleicht sehr bald sogar schon zu Ende sein kann. Aber das ist nicht das, also ich habe da weniger Angst davor, dass es soweit ist, es hört sich vielleicht ziemlich banal an. Oder das ist einfach nur super abgefahren. Manchmal wünsche ich mir sogar, dass es vorbei ist. Habt ihr vorher miteinander geredet, die letzte Phase des Lebens sein soll? Ja, haben wir. Haben wir auch schon mal geprobt. Diese Situation stellte sich auch schon. Wie möchte er das denn oder wie hat er sich das denn gewünscht? Wir haben soweit die Adressen, dass ich ihn entweder noch im lebenden Zustand oder als Leichentransport nach Holland fahre, dort in ein Krematorium gehe und dann die Urne ausgehändigt bekomme. Weil es hier noch diese Reichsbestattungsordnung gibt von 1900 Taumichblau. Also, das ist wieder ja. Also das heißt, du möchtest die Urne dann für dich behalten und... Nein, also ich für mich gar nicht. Also er würde ganz gerne, dass hier an einem bestimmten Ort gestellt wird. Und dass dann dort gefeiert wird. Und das, möchtest du mir erzählen, an welchen Ort? Er möchte ganz gerne an die See. Und was soll danach dann mit der Urne geschehen? Darüber haben wir gar nicht nachgedacht. Also er hat sich das so vorgestellt, dass wir seine Lieder spielen, ein Fest machen. Was sind das und für dass Lieder? Der Deckel halt einfach auf ist. Ach so, ich verstehe. Was denn dann weiter aus diesem Tontopf wird, ich habe keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Sollte ich? Nein, ich frage jetzt mal. Was sind das für Lieder, die er haben möchte? Er schreibt im Moment Lieder und die sind wirklich zum Niederknien. Das ist wirklich auch was total Faszinierendes. Also er konzentriert sich so auch auf so Liedertexte, die er schreibt über das Leben und über Krieg und Liebe und im Generellen und hat überhaupt mit Aids oder mit Tod und Sterben ziemlich wenig was zu tun, sondern eher was damit zu tun, dass er sich wünscht, dass die Menschen generell ein bisschen glücklicher sind. Dennis, ich frage das jetzt doch nochmal, was ich gerade schon angefangen habe zu fragen. Was geht in einem Menschen vor, sprich jetzt in dir, der seinen Freund, den du offensichtlich sehr liebst, das höre ich schon, bald verlieren wird? Und dabei ist sogar. Ich bin's gerne. Ich bin wir haben uns zum Beispiel 1,5 Jahre lang kennengelernt. Und dann haben wir uns irgendwann mal angeguckt, nachdem wir zum zweiten Mal auf dem gleichen Fest waren, haben dann gesagt, na okay, machen wir unseren Freunden nichts mehr vor, wir sind wirklich ein Paar. Ja, und dann haben wir auch festgestellt, dass da auch nichts kaputt geht bei ist, sondern dass das irgendwie weitergelaufen ist. Also wir lernen uns immer noch kennen. Und für mich war damals auch klar, in guten wie in schlechten Zeiten. Und das sind halt nun mal jetzt, also auf jeden Fall keine guten Zeiten, aber trotzdem... Denkst du über die Zeit danach nach, was dann mit dir auch sein wird? Das ist im Moment sowas von irrelevant. Also das ist... Es geht jetzt nur darum, für deinen Freund da zu sein. Ja, manchmal habe ich Angst davor, dass ich einfach nicht stark genug bin. Ich funktioniere und ich habe, also auch jetzt in Pflegephasen, manchmal bin ich dann danach, wenn es ihm dann besser ging, gute Freunde hier waren, bin ich einfach ins Auto gestiegen, bin irgendwo hingefahren, in irgendein Hotel und bin da abgestiegen, bin in die Sauna zu einer Kosmetikerin oder sonst was und wollte eigentlich 2 Tage bleiben und bin nach einem Tag wieder zurück oder bin ganz lange mit dem Hund spazieren gegangen. Kommen dir manchmal in seiner Anwesenheit Tränen? Und das ist aber auch okay. Also die unterdrückst du dann nicht, um ihm das nicht schwerer zu machen? Ich versuche es ihm nicht schwerer zu machen. Ich versuche ihm aber auch zu zeigen, dass er sich keine Sorgen zu machen braucht, was mit mir passiert. Und damit ich ihn da nicht hintergehe, denke ich für mich über meine Zukunft eigentlich weniger nach. Weil dann brauche ich ihn auch nicht anlügen. Mir war gerade nicht so ganz klar, wie sein geistiger Zustand generell ist. Kannst du denn so schon, also bisweilen zumindest, mit ihm noch normal reden? Oder ja. Das geht? Ja, also diese Intervalle werden nur kürzer. Und jetzt ist er mittlerweile so weit, dass er phobische Zustände bekommen hat in der Großstadt, also wir wohnen in Berlin. Und dass er jetzt außerhalb ist, bei Freunden auf einem Hof. Wo er sich aber auch so wohl fühlt, dass er dieses Gelände nicht verlässt, also noch nicht mal über die Straße geht. Und seine Chemotherapien oder seine Infusionen habe ich ihm am Wochenende, wenn ich pendle, dann selber gesetzt, aber ich bin kein Krankenpfleger. Er ist es, ja. Ach, er ist Krankenpfleger vom Beruf. Ja, als ich mal krank war, hat er dann die Infusionen angestellt. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ja. Also nur andersrum geht es halt nicht, weil er im Moment eine Chemotherapie kriegt mit Antistatika oder so was ähnlichem. Und die müssen irgendwie steril zubereitet werden und da fehlt mir die nötige Kompetenz. Und aber auch deswegen geht er auch nicht nach Berlin zurück. Und jetzt ist mit dem Arzt natürlich auch abgesprochen worden. Er sagt, es ist auch okay, wenn er das einfach mal eine Woche verschiebt. Habt ihr mit dem Arzt vielleicht auch noch ein paar andere Dinge abgesprochen, wenn es zu schwierig für ihn wird am Ende? Ja. Also ich muss dazu sagen, dass ich dann wirklich Glück hatte mit diesem Arzt. Also ich denke, das ist wirklich auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet, mit dem man auch sehr, sehr offen sprechen kann. Und selbst als ich bei der letzten Phase, wo es ihm nicht so gut ging, mein Mann, ihn hier, also dieses Problem Wäsche, kennst du vielleicht schon gehört, bei AIDS-Kranken, wenn die irgendwie leiden oder krank sind, ist man nur noch am Wäsche waschen. Und die ganze Stadt transportiert, in diesen Fieber schieben. Und dann hat der Arzt auch stündlich angerufen und wäre auch vorbeigekommen, wenn dann eine Notwendigkeit bestanden hätte. Ja. Das ist wirklich auch ein sehr intensives Verhältnis. Ja. Bist du auch noch berufstätig? Ich wär's gern, ja. Also ich bin's gewesen jetzt und bin jetzt zwar krankgeschrieben, aber das hatte eher was damit zu tun, dass ich finanziell besser dargestellt bin, wenn ich krankgeschrieben bin, als wenn ich arbeitslos bin. Also das heißt, dass du wirklich im Moment Tag und Nacht für ihn da bist? Nee, halt nicht. Also ich schreibe hier nebenbei Konzepte und ich arbeite hier nebenbei. Immer noch, weil ich eine Art Praktikum mache bei einer anderen Firma, das unbezahlt ist, deswegen auch die Krankschreibung. Und bin halt unter der Woche in Berlin und bin am Wochenende dann direkt, fahre ich dann runter. Ja, verstehe. Ist es deine, du bist ja erst 25 Jahre alt. Na, schon. Ja, schon. Von meiner Warte aus gesehen auch erst 25. Ist es deine erste ganz große Liebe, dieser Mann? Den ersten Mann, den ich wirklich geliebt habe, der hat sich vor 4,5 Jahren mit dem Auto an meine Hauswand gesetzt. Also das war aber in einer anderen Stadt. Aber es ist zum ersten Mal, dass ich das Gefühl habe, zu Hause zu sein. Und dass ich, auf der einen Seite war ich noch nie so glücklich in meinem Leben und auf der anderen Seite war ich mir noch nie so einsam. Ich bin ganz, ganz, ganz ratlos und weiß natürlich, dass auch so ein kleines Gespräch, was wir jetzt geführt haben in der Sendung, dir eigentlich nicht weiterhelfen kann. Dennoch, ich habe jetzt dann deine Sendung irgendwie über Jahre immer mal wieder eingeschaltet. Also ich bin nicht jemand, der sie regelmäßig schaut. Ab und zu, wenn ich mit dem Auto fahre, habe ich sie im Radio. Ich habe diese Woche sehr intensiv geschaut und habe eigentlich gedacht, vielleicht bin ich ja wirklich nicht alleine in so einer Situation. Ich bin sicher, dass du nicht alleine bist. Aber ich treffe diese Leute nicht. Ich weiß es nicht. Also natürlich kenne ich Witwer. Ja, und natürlich kenne ich andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Aber da habe ich eher das Gefühl, sie bemitleiden sich selbst oder sie kommen mit dieser ganzen Situation nicht zurecht. Aber weniger, dass sie ein Problem damit haben, sich nicht mehr mit ihrem Partner austauschen zu können. Ohne dass da eine Wertung entsteht. Kann ich oder können wir irgendetwas für dich tun? Wir könnten für dich tun, du lebst in Berlin, oder ihr lebt im, wir können ja eine Frage einfach, ich kann eine Frage in die Kamera stellen. Wenn jemand in ähnlicher Situation im Großraum Berlin vielleicht ist, möchtest du Kontakt mit demjenigen haben? Nee, das auch weniger, weil ich habe immer das Gefühl, dass es dann unter so einem Zeichen der Lamoyanz Also ich finde das, ich hätte es schön gefunden, mal jemanden bei euch auf der, dann zu hören. Mhm. Oder wenn ihr das als Thema mal macht, okay, mein Partner oder meine Partnerin ist psychisch krank. Mhm. Okay, oder das, was passiert. Das kann man ja jetzt mal als Hinweis so aufnehmen, gerne sogar. Vielleicht passiert heute im Laufe der Sendung noch irgendetwas oder dann nächste Woche. Ich möchte dir nur etwas sagen jetzt noch, am Ende unseres Gespräches. Dass ich, ich habe das gerade so gesagt, dass du erst 25 bist. Ich finde, du wirkst viel, viel reifer. Und für mich sehr sympathisch reif. Und ich weiß, was du für eine schwere Aufgabe zu erfüllen hast. Und ich habe da so unglaublichen Respekt vor, wenn Menschen das machen. Und mich beeindruckt eben auch sehr die Liebe, die dahinter steckt. Ist es das? Ja, was? Nein, das frage ich, ob es das wirklich ist. Ja, was ist es denn sonst, Dennis? Hey, ich bin erst 25. Jetzt seid ihr dran. Es ist die Liebe, ich bin sicher. Und das ist ein... Das hat mir auch nie jemand erzählt. Also hätte ich das damals gewusst als Putter auf irgendeiner Wolke, dass die Liebe auch so sein kann. Ich hätte es mir bestimmt auch nochmal überlegt. Na, vielleicht auch nicht. Ganz, ganz, ganz tolle und liebe Grüße nach Berlin. Ich danke dir. An dich und an deinen Freund. Und wir nehmen das mal als Hinweis oder als Anstoß auf. Vielleicht meldet sich heute jemand. Schauen wir mal. Tschüss, Dennis. Bis dahin. Tschüss. Ich sag den Radiohörern nochmal unsere Telefonnummer. Ihr könnt sie ja hier sehen. Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfrei. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt begrüße ich herzlich Nicole, und Nicole ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also ist ein bisschen verzwickt, und zwar habe ich ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann. Mhm. Und das lief auch alles eigentlich ganz gut am Anfang, weil es, wenn ich das so sagen darf, quasi nur auf eine Fick-Beziehung rauslief. Und ich wollte am Anfang auch nicht mehr. Also blöd ist halt jetzt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Wie lange läuft das denn schon? Das läuft jetzt so einen Monat. Sehr frisch also noch alles, ne? Bitte? Sehr frisch die ganze Sache noch. Ja, ja, natürlich. Mhm. Er ist verheiratet. Ist er, tut er zumindest so, sei er glücklich verheiratet? Ja, also er ist verheiratet, hat ein Kind. Und ich habe ihn natürlich, also das ist meine Meinung. Ich sag, wenn jetzt jemand zum Beispiel verheiratet ist oder eine Beziehung hat und er fängt dann mit jemand anders was an oder er geht fremd, dann sage ich immer, dann stimmt in der Beziehung was nicht, normalerweise. Mhm. Und das habe ich ihm auch gesagt und wollte eigentlich seine Meinung davon. Und dann hat er ja auch gesagt, ja, du hast recht, es stimmt was nicht. Nur er kann es im Moment nicht analysieren und er weiß auch nicht, er weiß selber nicht genau, was nicht stimmt. Wie alt ist er? Er ist 37. 37. Mhm. Wie lange verheiratet? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also ich glaube, 5 Jahre. Mhm. Ein Monat seid ihr zusammen. Ja, was heißt zusammen? Ja, was heißt zusammen? Es gibt diese Affäre seit einem Monat. Diese gelegentliche Treffen. Wo hast du den überhaupt getroffen und kennengelernt? Das war eigentlich recht witzig. Ich bin mit dem Auto zum Einkaufen gefahren und habe ihn dann selber im Auto gesehen und war dann so fasziniert von ihm, dass ich ihm einfach nachgefahren bin und er stand in so einen Billardcafé rein und bin ich ihm einfach nachgegangen und so habe ich ihn kennengelernt. Also du hast ihn angemacht und du bist ihm nachgestellt. Ja, was heißt angemacht? Also ich habe mich halt dort reingesetzt und habe was getrunken und sind halt dann ins Gespräch gekommen. Von ihm ging das natürlich dann auch aus. Mhm. Jetzt könntest du dir vorstellen, dass du dich noch mehr in ihn verliebst. Ja, davor habe ich Angst, ja. Das ist das Problem, ja. Mhm. Ja, das ist immer das Problem, wenn man sich mit Leuten einlässt, die schon liiert sind. Ja, das ist richtig. Ja. Hat er denn in irgendeiner Weise mal so eine Andeutung gemacht, dass er sich, ich meine, das ist alles, ich bin so ein bisschen vorsichtig jetzt, weil es so frisch noch ist. Es läuft ja erst einen Monat, ne? Wenn du jetzt sagen würdest, es läuft ein Jahr, dann kann man schon da wirklich mehr drüber sagen. Könntest du dir ihn vorstellen, dass er sich sogar trennt von seiner Frau? Nee, also ich denke, ich sehe das realistisch. Er ist 37, ich bin 20. Also für ihn, ich könnte, gut, es ist jetzt vielleicht, mein Vater ist 39, also ich könnte fast seine Tochter sein. Ja gut, also am Alter kann man das nicht festmachen. Dennis hat gerade erzählt, Dennis, der gerade dann war, ist 25 und sein also Freund er hat ist 45 mir, er hat Jahre. Mir gleich von vornherein hat er mir gesagt, dass da nicht mehr laufen wird. Und ja, am Anfang, dann ist es klar. Dann lass die Finger davon. Ja, aber das ist das Problem. Ich habe, wenn ich jetzt zu ihm sage, du, ich möchte es nicht mehr, dann sehe ich ihn nicht mehr und davor habe ich Angst. Ja, aber wenn du jetzt die Notbremse ziehst, ist es noch viel einfacher für dich zu verwinden, als wenn du das noch ein halbes Jahr mitmachst. Ja, ich sag meine Freundin auch, ich kann das einfach nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, du... Okay, wenn du das nicht kannst, dann lauf in dein Unglück rein und du wirst es irgendwann schon können müssen. Es geht dann nicht anders. Mhm. Also, ne, wenn er so klar das schon gesagt hat, für mich ist das eine reine sexuelle Beziehung. Natürlich, ja. Das war mir auch klar am Anfang. Anfang wollte ich ja auch nicht mehr von ihm. Ich fand ihn halt äußerlich sehr anziehend. Nee, interessant. Nee, jetzt ist ganz entscheidend, was er sagt. Du bist jetzt gar nicht wichtig im Moment. Entscheidend ist, was er sagt. Wenn er sagt, nein, für mich ist das nur eine sexuelle Kiste, ich würde meine Frau niemals verlassen oder mein Leben umändern. Ja gut, das hat er nicht gesagt, niemals. Mhm. Am Anfang hat er gesagt, für ihn ist das eine sexuelle Beziehung. Mhm. Aber er hat dann auf, wo ich ihm die Frage gestellt habe, dass er was an seiner Beziehung nicht stimmt, hat er gesagt, ja. Mhm. Und er hat auch zu mir gesagt, er weiß nicht, wie lange es geht. Das Problem ist allerdings, dass er wahrscheinlich, so hat er gemeint, dass er wahrscheinlich schon bei seiner Frau bleiben wird, weil er eben ein Kind da ist. Mhm. Also, meine Einschätzung, meine Meinung, so von vielen Kilometern entfernt, lass die Finger davon. Mhm. Ist, glaube ich, das Bessere. Und die Freundin, die hat ja noch mehr Einblick in deine und eure Verhältnisse, sagt sie auch, ne? Dann würde ich der Freundin zustimmen. Ja, natürlich, die kennt mich ja auch. In diesem Sinne. Okay. Nicole, tschüss. Okay, ciao. Michael, 40 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, hier ist Michael aus Düsseldorf. Ja. Mein Alter hat sie ja eben genannt und ich hatte gestern schon versucht, bei ihr anzurufen. Und das hat leider nicht ganz geklappt. Also ich habe folgendes Problem. Ich bin unheimlich gebeutelt durch Krankheiten. Mhm. Und zwar fing das vor circa 24 bis 26 Jahren an, dass ich eine Akne bekam und habe mich damit auch in ärztlicher Behandlung begeben. Die wurde aber nicht richtig behandelt. Mhm. Und leider also heute immer noch unter dieser schweren Krankheit, die also mittlerweile so extrem geworden ist. Also Michael, kannst du ein bisschen näher ans Telefon gehen? Ich glaube, wir kriegen nicht so richtig auf den Sender. Also du leidest jetzt, um es klar nochmal zu sagen, seit über 20 Jahren an einer starken an einer sehr starken Hauterkrankung, sehr schweren Hauterkrankung. Richtig. Mhm. Ja. Beschreib diese Hauterkrankung doch mal aktuell. Wie siehst du aus im Gesicht zum Beispiel? Ja, also momentan geht es mal wieder, aber wenn es Formen annimmt, dann habe ich überall Beulen. Wie groß sind diese Beulen? Ja, also man kann sagen... 10 Pfennigstücke oder? Ja, teilweise, manchmal größer, manchmal kleiner, ist also verschieden. Sind das Entzündungen? Also ist der Alter da drin? Oder? Ja, das ist also, das sind normale Talgdrüsenentzündung, ist das oder was auch immer. Und das entzündet sich dann auch mit der Zeit und dann bricht es auf, beziehungsweise manchmal gehe ich auch selber dran und schneide es einfach aus, weil ich vor Schmerzen nicht aushalte. Mhm. Hast du das nur, in Anführungszeichen, nur im Gesicht oder auch im ganzen Körper? Ich würde es mal sagen, früher, als es anfing, hatte ich es eigentlich überall. Mhm. Und in letzter Zeit hat es sich auf Brust, Rücken und Gesicht beschränkt. Also wir hatten ja gestern das Thema Mein härtester Kampf. Richtig. Das ist nun überhaupt wahrscheinlich, nenne ich wahrscheinlich mit Sicherheit, mit dem zu vergleichen, was du unter dem, was du da leidest. Aber ich hatte in meiner Jugendzeit, was heißt Jugend, also schon auch so von 18 bis 28, 10 Jahre, auch mit schwerer Akne zu kämpfen. Wahrscheinlich eine Kleinigkeit gegen das, was du hast, aber dennoch erahne ich, was du mitmachst, weil ich das damals auch ganz, ganz schlimm gefunden habe, überhaupt das zu haben. Ich habe mich sehr geschämt deswegen und auch diese, es war eben auch sehr schmerzhaft, wie du es auch schilderst. Ja, und das ist es halt eben auch bei mir, die Schmerzen, die sind also teilweise dermaßen extrem, dass ich gar nicht weiß, wie ich schlafen soll, dass ich mich manchmal also wirklich irgendwo auf der Couch lege und kaum eine Möglichkeit habe, mich zu drehen, weil es schön eng ist. Also im Bett halte ich es teilweise überhaupt nicht auf. Mhm. Dann ist jetzt halt eben durch die Akne dazugekommen, Arbeit verloren, weil man kann so halt nicht immer... Was hast du gemacht vom Beruf? Friseur. Friseur, ja. Mhm. So, und dann habe ich mich eine Zeit lang selbstständig gemacht. Das ging dann auch irgendwann am Bach runter. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht. Mhm. Und ja, das klappte dann auch nicht so richtig. Das heißt, du bist jetzt arbeitslos und... Ja, ich muss sich den ganzen Tag auch dann mit der Krankheit noch beschäftigen. Also es gibt auch keine Ablenkung in dem Sinne. In dem Sinne gibt es keine Ablenkung. Nun muss ich dich aber fragen, es gibt ja nun zahllose Methoden mittlerweile gegen alle Arten der Akne vorzugehen. Ja, das ist ja das, was mich wundert, und vielleicht kannst du mir da mal was sagen, oder vielleicht hören das auch mal andere Leute. Mittlerweile werden ja so viel Gelder für irgendwelche Erforschungen bereitgestellt, aber was meine Ärzte mir gesagt haben, gerade was die Dermatologie betrifft, wird so gut wie gar nichts investiert. Ich meine, aber das ist jetzt auch alles nicht ganz so schlimm. Das Schlimmste ist jetzt eigentlich, dass ich zwischenzeitlich auch noch an Krebs erkrankt bin. An Krebs auch noch? Ein Hautkrebs? Jein, kann man sagen. Das ist also ein Mundkrebs, und das ist am Mundboden, das ist Schleimhaut, also kann man auch sagen, im Prinzip Hautkrebs. Steht das in irgendeinem Zusammenhang mit der Akne-Erkrankung? Ja, das ist ja eben das, was keiner weiß. Bist du denn da in richtig guter ärztlicher Betreuung? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Operationen, die ich über mich haben ergeben lassen, jetzt aufgrund des Krebses, also das war schon wirklich fantastisch da im Krankenhaus. Also, wo bist du denn genau operiert worden? Am Mund, aber wo genau? Ja, man hat mir einen kompletten Mundboden entfernt und aus der Wangenschleimhaut einen neuen gemacht. Was heißt denn Mundboden? Also unterhalb der Zunge? Unterhalb der Zunge, genau. Und dann ein Teil von der Zunge weg, und das war es halt. Ein Teil von der Zunge auch noch weg? Ja. Also man merkt das auch ein bisschen beim Sprechen, aber man merkt es nicht sehr. Das ist nur ein kleines Stück gewesen. Und ich habe mich also so gut unter Kontrolle, dass ich also wirklich mittlerweile wieder einigermaßen gut sprechen kann. Ist denn dadurch der Krebs jetzt in den Griff, hat man den in den Griff bekommen? War das eine lokale Erscheinung? Also da bin ich mir jetzt auch nicht so hundertprozentig sicher. Man hat mir gesagt, man hätte mich in Sano operiert, das heißt also gesund operiert. Und ich muss jetzt abwarten, was meine Reha ergibt, weil ich bin jetzt unheimlich gehandicapt. Ich kann meine Arme nicht richtig bewegen, weil die Lymphknoten, die man mir beiderseits rausgenommen hat, da sind Nerven durchtrennt worden, und ich muss jetzt halt eben gucken, dass ich meine Reha erstmal abschließe und gucke, dass ich wieder mit meinen Armen klarkomme. Mein Gott, also das hätte aber nur gestern wirklich sehr gut in unser Thema gepasst. Mein härtester Kampf. Du kämpfst jetzt 20 Jahre allein mit der Akne und dann jetzt auch noch die Krebserkrankung dazu. Ja, das ist also, irgendwo ist eine Ungerechtigkeit auf dieser Welt, die ich einfach nicht verstehe. Hast du denn nach 20 Jahren und jetzt nach diesem Schicksalsschlag auch noch, hast du noch eine Hoffnung, irgendwann mal einigermaßen gesund zu werden? Ich will es mal so sagen, mittlerweile resigniere ich. Ich bin also wirklich so weit, dass ich schon sage, ich habe einfach keine Lust mehr großartig zu kämpfen und was alles auf mich zukommt. Und bin also zwischenzeitlich auch der Meinung, dass mir da schon in die Wiege gelegt wurde, also der Zeitpunkt oder mein Lebenslauf, dass mir das irgendwo vom Schicksal her vorbestimmt ist und irgendwas geben muss. Wenn man in so jungen Jahren eine solche schwere Hauterkrankung bekommt, hat das natürlich eine Auswirkung auch auf das große Thema Liebe und Sexualität. Ne? Da habe ich bei dir sicher auch recht. Auch das geht eigentlich. Das geht? Ja, also da habe ich habe ich wirklich keine Probleme mehr. Bist du in einer Beziehung momentan? Ich bin momentan in einer festen Beziehung, die schon 9 Jahre anhält. Ja, Gratulation. Ich hatte jetzt wirklich erwartet mich, dass du mir jetzt sagst, dass du alleine lebst und da auch sehr große Schwierigkeiten hast. Ich meine, dein Thema, wo ich gestern anrufen wollte, hieß mein härtester Kampf. Und mein härtester Kampf ist halt eben meine Gesundheitsgeschichte beziehungsweise mein Kampf. Aber das hilft gegen diese Krankheit. Aber das ist doch, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall eine große Hilfe und Stütze ist, dass du eine funktionierende, ich hoffe auch gut funktionierende Beziehung hast. Auf jeden Fall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz fantastisch von meiner Freundin, dass die zu mir steht und mich aufgrund meiner Krankheiten wirklich nicht benachteiligt. Jetzt im Gegenteil. Muss ich dich aber nochmal fragen, weil mich das auch interessiert, aufgrund meiner eigenen Vergangenheit. Was hat man denn alles in Sachen Akne mit dir schon angestellt? Es gibt ja ganz, ganz viele Methoden und ganz viele Medikamente. Und was hat man gemacht bei dir? Allen möglichen nicht, auf Deutsch gesagt. Also Schälkuren, die eine nach der anderen. Dann habe ich mich für damals ein neues Medikament als Testperson zur Verfügung gestellt. Und dadurch wurden meine Leberwerte so schlecht und da musste ich dann wieder aufhören. Und dann habe ich auch eine ganze Zeit lang habe ich gesagt, weißt du was, ihr könnt mich doch alle mal überhaupt nichts dagegen getan, habe es einfach so kommen und lassen sein. Und irgendwann habe ich den Kampf dann doch wieder aufgenommen. Ja, dann Krankenhausaufenthalte, Operationen, weil ich hatte also das Gesicht dermaßen kaputt, dass man mir eine komplett neue Augenpartie machen musste, also sprich Oberlieber wieder hochheben, weil die Augen dermaßen zu waren, weil da oben was drin saß. Und alles Mögliche. Also, ich kann dir ja null und will ja auch überhaupt nach dieser langjährigen Krankheitsgeschichte keine Hoffnung machen, aber ich habe einige Male hier in dieser Sendung erlebt, dass ich mit Schwerstkranken gesprochen habe, wo allen Zuhörern mir auch irgendwie so klar war, da läuft jetzt überhaupt gar nichts mehr an neuen Ideen. Und dann ist durch diese Sendung, durch Hinweise von Ärzten, die uns zugeschaut haben oder von einem Klinikpersonal, ist etwas in die Gänge gekommen. Sollten sich bei uns irgendwelche Menschen melden mit seriösen Hinweisen, was man vielleicht tun kann oder vielleicht einen Tipp für dich, werden wir das gerne an dich weiterreichen, Michael. Ja, wäre natürlich toll. Sehr gerne natürlich. Da würde ich mich absolut drüber freuen, denn ich habe wirklich noch vor, ein paar Jahre zu leben. Oder das heißt, ich möchte gerne noch ein paar Jahre leben. Das hoffe ich aber sehr. Und nicht nur ein paar, sondern ein paar viele noch. Ja, ich weiß jetzt natürlich nur nicht, wie es mit dem Krebs aussieht. Mhm. Ja, man kann ja heute viel sagen. Aber gut, aber das ist ja auch schon mal eine gute Nachricht gewesen, dass die gesagt haben, wir haben sie gesund operiert. Die hätten ja auch sagen können, na, es ist, natürlich ist ein gewisses Risiko einige Jahre immer noch da, aber richtig, so eine Aussage ist ja schon mal gut. Vielleicht geht es ja doch jetzt vorwärts, vielleicht kommt jetzt doch nochmal was in die Gänge und es ist natürlich schwierig, nach 20 Jahren dann nochmal so sich zu motivieren, aber es ist noch nicht zu spät in diesem Sinne, Michael. Na, ich bin hoffen. Also ich verspreche dir ganz, ganz hundertprozentig, wenn wir irgendeinen interessanten Hinweis bekommen, werden wir sofort dich anrufen oder dich auf jeden Fall dich informieren und dann kannst du sehen, was du daraus machst. Mhm. Ja, da würde ich mich also wirklich drüber freuen. Das machen wir hundertprozentig. Michael, alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Michael. Dankeschön. Tschüss. 1:37 und 40 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 48 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das wir der Fernsehen, mit der Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht sind wir ganz offen wieder für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Zwischendurch mal ein netter Brief, der mich erreicht hat, leider mal wieder anonym. Die Knallerbriefe kommen immer anonym hier an. Was sollen wir davon halten? Hallo Domian, schreibt dieser anonyme Mensch. Die Notlösung Masturbation kann doch zu gesundheitlichen Schäden führen. Zumindest dann, wenn sie über einen längeren Zeitraum ausgeübt wird. Nach etwa 15 Jahren traten bei mir nach einer Masturbation zunächst spontan Probleme im Enddarmbereich auf. Was tat dieser Mensch bloß? Im Enddarmbereich auf. Mittlerweile sind sie chronisch und die Folgen sehr unangenehm. Ursache ist wahrscheinlich eine gestörte Blutzufuhr des Enddarms durch Krampfaderbildung. Es besteht durchaus Grund zur Warnung, schreibt dieser Mensch. Also Mädels und Jungs, lasst die Hände von euch weg. Es gibt Krampfadern, haben wir jetzt gehört. Das ist das Ende des Wichsens. Alice, 69 Jahre alt, ich grüße dich. Hallo. Hallo. Berlin grüßt Köln und dich ganz, ganz herzlich. Schon wieder Berlin. Ich freue mich. Ich grüße Berlin zurück. Ich bin ja, ja so ein großer Freund von Berlin. Das sage ich ja immer gerne hier an dieser Stelle. Danke. Das ist ja meine zweitliebste Kannst Stadt. Kannst du mal ein bisschen lauter sprechen? Ja, eventuell. Es kommt schon allmählich. Ja, gut. Ja. Das ist immer schön, wenn es kommt. Ja, sage ich dir. Oder nicht? Na klar. Was ist dein Thema? Oh Gott. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also in mich hat sich so ungefähr vor 4 Wochen ein 51-jähriger Mann verliebt. Alice, ich muss mal eben unterbrechen. Weißt du, an wen du mich total erinnerst? An wen denn? Von der Stimme her? Ja. Vielleicht bist du es sogar, aber ich glaube es nicht. Doch, an Evelyn Künicke? Nee. Bist du es nicht? Leider nicht. Ich bin ein ganz einfaches Menschenkind. Aber die Stimme und ist sehr ähnlich. Ich freue mich so sehr, dass ich mit den von mir verehrten Domian sprechen darf. Ja, ich freue mich. Du bist mein erster Prominenter. Ist das wahr? In deinem langen Leben? Stell dir das mal vor. Also du bist ja köstlich. Also wir wollen das Beste draus machen jetzt. Na, ich versuche es. Du wolltest mir von deinem jungen Lover erzählen, der mal gerade grüne 51 Jahre. Das könnte mein Sohn sein, wenn du so willst. Und hat er dich angebaggert? Oder? Na, selbstverständlich. Wo denn? Na, sag ich dir mal gleich. Im Café Käse. Also ich gehe ab und an mal in die Kirche. In die Passionskirche. Ja, das ist ja löblich. Und Schuld hat mein Pfarrer Bernd Selig. Aha. Der hat gesagt, komm doch mal da runter. Da ist was Besonderes, da ist eine Feier mit Tanz und so. Ja. Und ich bin hin. Ja. Und nach der Kirche habe ich auch noch eine Frau, so die heißt, weiß ich jetzt nicht, komm ich, Irmchen. Ja. Und Irmchen hat gesagt, Alice, komm doch mal mit, wir gehen zum Essen schön. Den Tag war so herrlich, warm und so. Und wie wir beide sitzen, Irmchen und ich, da kommt ein junger Mann auf unseren Tisch drauf zu, weil es so heiß war und wir saßen im Schatten. Ja. Könnte ich mich denn zu diesen beiden Damen da hinsetzen? Ich sage, na bitteschön. Mhm. Und da sagt er, Tag, sagt er, heißt der Achim. Da heißt Alice, da können wir mal schön Platz. Hörst du noch zu? Ich höre zu, ja. Ich bin gerade ganz... Entschuldige mal bitte. Entschuldige, dass ich gerade ein bisschen unkonzentriert war. Mein Mitarbeiter, Tom Bildhauer, kommt gerade rein und reicht mir ein Bild von dir. Nein. Wie ist das möglich? Ich bin ganz erstaunt. Na, ich habe euch schon verschiedene Male geschrieben. Ja, das ist ja ein Ding. Ich sehe. Ich guck's dir mal an, die Dicke. Du bist Alice, ich sehe es hier, ja. Eine. Sehr verrückt. Das ist ja klasse. Wer ist denn, das ist dein Schnuckel neben dir. Hier ist ein Mann auch drauf. Na, ich glaube, oh. Darf ich meine Schwester und nee, darf ich das Bild mal in die Kamera zeigen? Ja, Schwester, Schwager, steht alles im Briefschatz. kannst du es auch sehen, im Fernsehen, das Bild? Natürlich. Wer ist das neben dir? Ach so. Oh, warte mal. Ja. Warte mal, so weit kann ich nicht gucken. Einen Moment bitte. Jetzt weiß ich gar nicht, wo dieses Bild plötzlich herkommt. Ich muss mal meine Regie fragen, wo dieses Bild herkommt. Sie sagt mir das mal auf dem Kopfhörer. Ah, die Alice hat uns einen Brief geschrieben. Und dann haben wir sie zurückgerufen, höre ich gerade von meinen Mitarbeitern. Ich bin wieder da. Ja. Jeder Gang macht's lang. Das ist mein Neffe aus Dortmund. Ach, das ist der Neffe aus Dortmund. Das, so, und das der ist andere ist mein Schwipp-Schwab-Schwager. Also. Das heißt, naja, der Lover von meiner Schwester. Gut, ne? Also ich kann auf jeden Fall dich jetzt, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und ich gucke mir hier drauf und weiß, das ist Alice. Das hast du doch so oft gesagt und darum habe ich es doch getan. Jetzt? Ja, genau. Jetzt erzähl mir aber, wie die Geschichte weiterging. Also du saßt mit ihr... So 18 Uhr nach Hause, ja. Bin ich so gewöhnt, dann kicke ich in eine Röhre, weil ich leider seit 2 Jahren alleine bin. Ja. Ja, und weißt du, wann mich der Achim nach Hause gefahren hat? Um 12 Uhr. Nein! Ja! Und er ruft mich jeden Abend an. Der spielt Gitarre mir am Telefon vor. Der singt, wie heißt denn diese Gruppe mit die Hüte? Truckstop oder so? Truckstop. Oh, Truckstop, ja genau. Also ich kann ja deinen Kopf nicht mehr aus, du. So, und jetzt meine Frage. Ja. Was du davon hältst, da lege ich den größten Wert drauf, ja. Weil doch du immer so wunderbare Ratschläge gibst und auch ehrlich bist. Ja, ich bemühe mich darum. Na, nur sag du doch mal, was ich machen soll. Der will mit mir ins Bett gehen und das kann ich doch einfach nicht. Jetzt muss ich dich aber mal ganz klar zurückfragen, warum denn nicht? Du bist ja eine attraktive Frau. Das ja. Ja. Ich nehme das mit dir noch auf, wenn du willst. Ich komme extra nach Köln. Ja, siehst so du. So ist das nicht, mein Schatz. Wieso kannst du nicht mit dem ins Bett gehen? Na, weil, weil 19 Jahre dazwischen liegen. Ach, Alice. Na siehst du, das wollte ich von dir hören. Und ja, nichts anderes. Du weißt nicht, was ich zu tun habe. Und ran, bitte, wie schön das ran ist. An die Klamotten. Aber wirklich, wenn der 51 Jahre und du bist 69, das weißt ist doch du, ich bin vollschlank, habe ich das schon gesagt? Ja, habe ich gesehen, ich habe ja. Und der liebt das Vollschlanke so. Ist doch toll. Ja, der will sich nicht stoßen und der will kneifen und mein Busen gefällt ihm so schön. Weißt du, Alice, selbst wenn der 31 wäre, würde ich sagen, na klar. Aber du, dann geh ich ran. Dann geh ich zu Anne Buletten. Ich wollte erst mal mit dir sprechen. Ja? Jo. Ach, ich freue mich. Er heißt, also Achim. Ja. Er heißt Achim. Ist Klempner vom Beruf. Ja. Hat in Uelzen seine Klempnerlehre gemacht. Ja. Aber das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Er lebt auch in Berlin, ne? Na, selbstverständlich. Er lebt. Also das ist gar kein Problem. Nein, der wohnt von mir vielleicht so 20 Minuten ja, Fußweg. Ist, was meint denn deine Freundin Irmchen dazu? Na, jetzt habe ich ihr noch nie erzählt. Ach so. Das traue ich mich. Irmchen ist so alt wie ich, das traue ich mich noch nicht. Aber wenn nein, du bist der Erste. Aber stell dir mal bitte vor, Irmchen guckt heute Abend diese Sendung hier. Na, das glaube ich nicht. Meinst soweit du? Ich gehört habe, in meinem ganzen Umfeld, aha, bin ich die einzige Nachteule. Dann mach aber noch ein bisschen Werbung hier für uns. Das habe ich sowieso schon gemacht. Ja. Ich habe doch schon hier, ach du, dein Autogramm. Siehst du da süß aus mit der Pudelmütze? Ja, da habe ich eine Pudelmütze auf. Stimmt oh, wirklich. Gott, ist das goldig alles. Also Alice, ich möchte gerne, dass du jetzt ran an den jungen Achim gehst. Ja, darf ich dir das schreiben? Oder ihn ranlässt, genau. Nein, und dann möchte ich ein Foto von dir und Achim haben. Das kannst du haben. Ne? Und ich würde mal vorschlagen, wenn das so ein bisschen noch mehr geschnackelt hat bei euch beiden und ich das Foto hier liegen habe, dann telefonieren wir beide nochmal miteinander und du erzählst mir, wie es läuft bei euch. Domian, kannst du gerne machen, aber pass mal auf. Ja. Am 10. Oktober ja? fliege ich 3 Wochen nach Spanien. Gut. Also Ende ab Oktober. Ja, dann reden wir nach dem Urlaub miteinander. Ja. Aber Achim fährt und fliegt nicht mit, ne? Nee, ich habe ja gebucht und bezahlt schon, da hatte ich Achim noch nicht gekannt. Das muss man ja alles im Sommer machen. Das heißt, du musst jetzt ziemlich schnell was einfädeln, damit da noch eine Sache abgeht, bevor du in Urlaub fährst. Du, das braucht ja nicht einfädeln. Dauert ja nicht lange, ruft er an. Ja? Ja, also du brauchst nur grünes Licht geben und er ist da. Genau. Ja. Ja. Und umso will schöner. Ich kochen, stell dir mal vor. Reis will er für mich kochen mit Hühnchen und oh. Und umso schöner. Und dann will er extra, hör mal zu. Ja. Das finde ich niedlich. Er will extra für mich. Er liebt ja englische Musik, er kann auch Englisch. Ja. Und ich liebe die Flippers so sehr. Ja. Also. Naja, dann wird er schon irgendwie zueinander kommen. Ja, ich wollte ja nur hören, ob du sagst, um Gottes Willen, na sag mal, 19 Jahre, bist du verrückt? Nein, aber ganz, jetzt ganz im Ernst. Ja. Ganz im Ernst finde ich das wunderschön, wenn du dich verliebt hast und er sich in dich verliebt hat, da gibt es überhaupt gar nichts zu überlegen. Hm. Wenn ihr glücklich miteinander werdet und Spaß habt miteinander, ist doch sehr schön. Also genieß es. Ich denke mal, ja. Nun bin ich jetzt 2 Jahre alleine, aber das lernt man ja schnell. Ach, das braucht man nicht lernen. Nee. Entweder man kann es. Ja, oder ja, das denke ich kann auch. Es nicht. Ja. Also ich habe in meinem Leben ein paar tolle Männer gehabt, nicht so sehr viele, aber da bekam ich immer Dankeschreiben. Vielleicht wird das ein ganz toller Mann werden, dieser Achim. Hm. Vielleicht wird es eine ganz tolle Liebesgeschichte. Ja, ich hoffe. Also Alice, wir verbleiben so, nein, ne? Warte mal, ganz, ganz kleinen Moment. Ja. Wenn du mal nach Berlin kommst, ja? Flughafen, wie heißt das? Tempelhof, ja. Da wohne ich 10 Minuten entfernt. Ja, dann muss und ich wenn ich denn zu dir Tag sagen könnte. Da, im Prinzip muss ich dich mal kurz anrufen, wenn ich in Berlin bin demnächst. Also du, mit dir einen Kaffee trinken und dann kann ich sterben. Ja. So sehr gerne habe ich dich. Wir gehen zu Kranzler. Weil ich dich so sehr gerne habe. Na, warum? Weil du so gerecht bist. Und naja, wenn jemanden um Rat fragt und dann sagst du aber lieber, was er nicht hören möchte. Mhm. Also, wir gehen zu Kaffee Kanzler und trinken Kaffee. Muss ich Kanzler sein? Nein, irgendwas, was du schön findest. Ich habe einen ganz niedlichen Kaffee hier, gleich am Flughafen. Dann gehen wir genau dahin. Ich bin nicht für sowas, entschuldige, aber... Egal. Ich bin einfach, ich sagte. Ja, ja, das ist völlig in Ordnung. Noch was, gibt's denn hier von unserem Gespräch eine Kassette? Nee, nicht? Nee, wir dürfen solche Sachen nicht aus dem Haus geben, aus GEMA-rechtlichen Gründen, leider nicht. Aber wir verbleiben so, ne? Mhm. Du schickst mir ein Bild von euch beiden und wir unterhalten uns dann im November nochmal. Ja. Und, Domian, ja? Jetzt kannst du lächeln, wenn du möchtest. Ja. Ich trinke jede Nacht mit dir die Brause zusammen. Das ist da zu dir Prost. So eine Verrückte bist du. So eine Verrückte bist du. Ich bin ein Zwilling. Und Zwillinge werden nie erwachsen. Grüße die Verrückte nach Berlin. Ja, was bist du denn, Tim Sandel? Schütze. Oi, du schießt mal gleich. Genau, wir passen wunderbar zusammen. Grüß mal alle, die ich kenne. Ich höre von dir. Die ich nicht kenne. Genau, und ich höre von dir. Abgemacht, danke, ne? Danke dir für dein Gespräch. Tschüss, Alice. Tschüss, Alice. Tschüss. Ja, das war Alice. Und jetzt kommt Martina. Martina ist 34. Hi. Hi. Wovon? Das ist aber auch eine, wa? Das ist aber wirklich eine, ne? Meine Güte. Mit 69 Jahren aus Berlin. Das ist gut drauf, doch. So, jetzt zu dir. Ja. Aus welcher großen deutschen Stadt rufst du denn an? Oh, aus einer ganz großen deutschen Stadt. Aus einer ganz großen, aber du magst es nicht sagen, musst es auch nicht sagen. Gummersbach. Aus Gummersbach? Ja, ja. Ach du lieber Himmel. Ja, ja. Ist das Thema jetzt Gummersbach? Nein, das Thema ist nicht Gummersbach. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Nein. Ich habe gehört, es ist eine offene Sendung heute Abend. Ja, ist es. Ne? Ja, du darfst alles sagen, was du willst. Ja, ich wollte nur sagen, trotzdem, dass ich HIV-positiv bin und mein Mann AIDS krank, geht es uns trotzdem gut. Das klingt sehr positiv und sehr lebensbejahend. Ja, klar. Also du bist HIV-positiv und dein Mann ist aber erkrankt bereits. Richtig. Ja. Wie sieht die Erkrankung bei ihm aus? Er sieht genauso normal aus wie vorher. Bitte? Er sieht genauso normal aus wie vorher oder genauso verrückt. Kannst du nehmen, wie du willst. Henne, unter was leidet er oder wie stark ist er erkrankt? Also bei ihm ist das, ich weiß nicht, die haben da in Düsseldorf gesagt, Stadium C4. Mhm. Das heißt also, dass er rein theoretisch nicht mehr arbeitsfähig ist, weil er sich nicht so anstrengen soll. Ne? Mhm. Er macht aber immer so nebenbei noch was. Ne? Mhm. Und ja, ansonsten geht ihm eigentlich prima. Mhm. Er hat ab und zu eine depressive Phase und dann, entschuldige dir jetzt den Satz, tritt ich in den Hintern und dann geht's ihm gut. Ne? Ja. Habt ihr euch gegenseitig angesteckt? Ja, er hat mich angesteckt. Er hat dich angesteckt. Ja. Weiß er oder weißt du oder wisst ihr, woher er es hat? Nein. Das ist nicht zu rekonstruieren. Also ist nicht jetzt irgendwie durch Drogenabhängigkeit oder so, ne? Oder er ist auch nicht krank gegangen. Mhm. Ne? Er hatte vor mir schon eine Beziehung. Mhm. Und da muss das wohl irgendwie gewesen sein. Aber ich kann ja jetzt nicht hingehen und fragen, hör mal, ne? Mhm. Wusste er denn, als er mit dir zusammenkam, dass nein, er... Nein. Also ihr habt beide es erst festgestellt, als ihr es beide hattet. Richtig. Mhm. Als er es hatte, da war ich schwanger. Mhm. Und ja, er kam dann ins Krankenhaus nach Düsseldorf und da wurde das dann festgestellt, ne? Mhm. Und ja, da wurden dann bei mir auch die Tests gemacht und aber Gott sei Dank Kinder alle gesund, ne? Mhm. Nun ist es so, dass er hat dich unwissentlich infiziert, ne? So kann man das sagen. Ja, gab es dennoch bei dir, als du das dann erfahren hast, so ein Missbehagen oder ein etwas sogar Wut oder Zorn auf ihn? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht, weil. Überhaupt nicht. Ja, dazu müsste ich mir ein bisschen weiter ausholen. Er hat erst zu mir gesagt, er hatte was weiß ich was für eine Krankheit und müsste in Quarantäne bleiben, wer weiß wie lange, ne? Mhm. Und dann kam halt die Verwandtschaft dann zu mir, also seine Eltern und seine Geschwister und die sagten dann ja hier, ist nun doch nicht das, weil ich muss ja bei den Kindern bleiben. Mhm. Die haben ihn dann nach Düsseldorf gefahren und dann abends kamen sie dann und dann war dann ja praktisch heiteres Berufsberaten, ne? Was hat er denn jetzt so ungefähr, ne? Und ja. Nachdem alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen waren, konnte nur das sein. Ne? Es hätte ja sein können, dass du so reagierst, dass du sehr böse reagierst und ihm das übel nimmst, dass es so gekommen ist, auch wenn er es nicht wusste. Hätte ja sein können. Böse wäre ich gewesen, wenn er es gewusst hätte. Ja, nun dann ja allerdings. Ja, dann also das wäre der einzige Grund gewesen, wann ich böse gewesen wäre. Wie lange wisst ihr das jetzt schon? Was haben wir, 99, ne? 4 Jahre? 4 Jahre. Nun ist diese Krankheit ja leider Gottes immer noch tabuisiert. Ja, leider. Und diese Krankheit ist nicht eine... Ich sage jetzt mal, eine normale Krankheit, immer noch nicht gesellschaftlich, obwohl sehr viel getan wurde dafür, für die Akzeptanz dieser Krankheit. Richtig. Nun lebt ihr ja nur eher in einer provinziellen Gegend. Ich weiß ja nun, ich komme ja selbst aus Gummersbach. Ja. Wie offen geht ihr denn mit dieser Krankheit, mit diesem Krankheitsbild um? Wissen das eure Freunde, Nachbarn? Also meine Freunde wissen es nicht, seine Freunde wissen es nicht, es wissen nur die Eltern und die Geschwister. Mhm. Mhm. Ne? Weil ganz einfach... ich sag mal, um das ganz krass zu sagen, ne, wenn das hier jeder erfahren würde, ne, dann könnte ich mir eine Kugel nehmen und mich erschießen und meine Kinder direkt mit, ne, so ungefähr. Und ich habe eine Verantwortung den Kindern gegenüber und deswegen darf es eigentlich nie rauskommen. Ne? Die Kinder sind gesund, hast du gerade gesagt? Ja. Das, was ja ein großes Glück ist, dass es nicht übertragen wurde. Ihr seid ja beide so sehr so lebensbejahend und so sehr positiv. Wie kommt das? Woher nimmst du die Kraft? Ja, wahrscheinlich durch mein ganzes Leben, sagen wir es mal ganz krass. Ne? Ich bin schon auf die Welt gekommen im Herzfehler und ich habe schon eine Ehe hinter mir und ich packe also grundsätzlich in die Punkt rein und je mehr ich da reinpasse, sage ich auch gut Deutsch gesagt, desto stärker werde ich dann. Ne? Mhm. Ihr habt aber keinen Kontakt zu anderen AIDS-Kranken oder zu anderen HIV-positiven Leuten über die Kölner AIDS-Hilfe oder irgendwie, gibt es keine Kontakte? Nee. Gar nichts. Ihr meistert euer Leben so für euch. Ja, er hat, sag mal schnell, er hat im Krankenhaus welche kennengelernt, ne? Mhm. Und ab und zu rufen die mal an. Mhm. Aber so, du kannst auch hier großartig nicht irgendwas machen. Wenn ich bei uns in der Stadt, jetzt in Gummersbach ist ja so eine AIDS-Hilfe und in Olpe gibt es glaube ich auch eine und in, weiß ich nicht, wo noch, überall Lüdenscheid meine ich da auch eine. Wenn ich da hingehe, er ist ja bekannt wie ein bunter Hund. Ich weiß nicht, ob du die ganze Sendung verfolgt hast. Hast du den Anfang gesehen? Nicht? Nee, ich habe nur vorhin den jungen Mann gehört, den Homosexuellen, der... Genau, das ist mal, darauf wollte ich hinaus, den Dennis, der aus Berlin noch angerufen hat, der seinen Freund pflegt im Moment. Richtig. Ist ja alles bei deinem Freund etwas weiter schon entwickelt im negativen Sinne als bei dir. Gehen dir solche Gedanken auch im Kopf herum, dass du denkst, vielleicht wird es schlimmer werden und denkst du an das... auch an das Schlimmste, was eintreten könnte? Ja, natürlich. Mhm. Also wenn ich das ausschließen würde, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen dumm, würde ich sagen. Ne? Redet ihr darüber auch, ihr beiden? Selten. Er redet eigentlich seltener darüber als ich. Weil ich rede auch mit meinen Geschwistern darüber und dann sage ich immer, also, weil ich glaube ja auch an Leben nach dem Tod. Ne? Mhm. Und ich sage dann immer, ich sage für mich persönlich jetzt, ne? Wenn ich sterbe, dann habe ich meine Ruhe. Ne? Mhm. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an. Je älter ich werde, desto größer ist für mich ist das Leben eine Strafe, ne? Und der Tod ist die Erlösung, ne? So ungefähr. Für dich ist das Leben die Strafe? Ja, klar. Aber das wundert mich jetzt sehr, weil du genau anders wirkst. Du wirkst nicht wie jemand, der das Leben als Strafe... Nein, pass auf, wenn es also meiner Sicht ist, dann ist es logisch, ne? Das Leben ist ja gut, die Strafe ist zu hart gesagt, ist eine Prüfung, um es besser zu treffen, ne? Und mein Lebensgefährte war früher Alkoholiker. Und ich bin in gut gesitzten Verhältnissen aufgewachsen und die erste Ehe, die ich hatte, der war also nicht gerade einer der Ärmsten. Ne? Mhm. Und ich denke mir, das Schicksal hat das so gewollt oder liebe Gott hat so gewollt, also dass ich gerade ihn da kennenlerne und ihn aus dem Sumpf raushole und ihn praktisch den Rücken stärke. Ne? Du siehst das sehr fatalistisch, das Ganze. Ja. Wie alt sind eure Kinder? 3, 4 und 14. 3, 4 und 14? Ja. Habt ihr den 14-Jährigen, ist das ein Mädchen? Die. Ein Mädchen? Ja. Habt ihr ihr das schon erzählt und erklärt? Ja, nein, sie weiß auf jeden Fall über alles Bescheid. Mhm. Ne? Und sie weiß auch, dass sie nach außen hin überhaupt nichts sagen darf. Ich habe ihr mal gesagt, ich sage, Claudia, wenn du irgendwas hast, dann sag es mir, red mit mir drüber, ob es jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, weil ich kann das dann alles ein bisschen ablocken und ich kann es dir besser erklären und wenn sie zu mir kommt, dann ist nicht die Gefahr so groß, dass alles nach außen bringt, weil ich habe das immer erklärt, wenn es nach außen bringt, dann meiden uns die Leute. Ne? Hast du bei der Erziehung der Kinder besondere Vorsicht walten lassen, nachdem du wusstest, dass du auch HIV-positiv bist? Nein, Nicht. Also ich schmuse mit meinen Kindern, ich bade mit meinen Kindern, ich drücke die genauso wie vorher auch. Das Einzige, was ist, wenn sich irgendeiner von uns schneidet oder die Kinder schneiden sich oder tun sich wenigstens offene Wunden da, dann damit gehe ich natürlich logischerweise vorsichtig um. Ne? Ja. Aber ansonsten. Liebe Martina, ja. Ich hoffe, dass du diese doch sehr positive Lebenseinstellung behältst und dass ihr gut durchs Leben kommt und dass ihr uralt werdet beide. Die Chancen sind ja doch da, das muss man ja so sagen. Ja, mittlerweile ja. Ja, Gott sei Dank, ja. Wenn man noch vor 10 Jahren denkt, vor 10 Jahren war es ja dann nicht mehr ganz so, ne? Ja, jetzt mittlerweile, bei den ganzen Medikamenten, die es gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man doch ziemlich alt wird, schon wesentlich höher. Ne? Und sollte es doch irgendwie durchsickern, lasst euch nicht unterkriegen. Nee. Alles Gute. Schönen Gruß an deinen Mann. Alles klar, du. Tschüss. Tschüss, Martina. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht. Und für diese Woche überhaupt von uns, von Domian. Aber nächste Woche sind wir wieder da. Unsere Themen nächste Woche lauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch große Angst. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bin ich sehr gespannt. Club der Millionäre. Da will ich nur mit Millionären hier in der Sendung reden. Eine ganze Stunde Talk mit Gespräche mit Millionären. Danke an mein Team diese Woche. Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Tom Bildhauer, Annette Bastian, Andrea Feist, Axel Rottländer, Marc Sommer und Elke Büchter. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut. Ciao.